Die Bamberger Symphoniker. Die Sängerinnen Betsy Horn und Veselina Kasarova. Beethovenfest Bonn, das Abschlusskonzert. Am Sonntag um 20.04 Uhr in WDR 3 Konzert live. Und danach im Konzertplayer auf wdr3.de. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Christine Langner. Guten Abend. Bundesfinanzminister Schäuble soll der neue Bundestagspräsident werden. Die Union will ihn Mitte Oktober als Nachfolger von Norbert Lammert vorschlagen. Es ist üblich, dass die größte Fraktion den Bundestagspräsidenten vorschlägt. SPD und FDP unterstützen den Plan. Schäuble ist der dienstälteste Abgeordnete im Bundestag. Katrin Brandt, WDR Berlin, erklärt, was hinter Schäubles geplantem Jobwechsel steckt. Er ist 75, er hat echt ja harte Jahre hinter sich als Finanzminister in den Finanzkrisen der Welt. Da kann man schon mal über einen ruhigeren Job nachdenken. Und natürlich ist das ein attraktives Angebot, Verfassungsorgan, zweitwichtigster Mann im Staat. Klar ist aber auch, das Finanzministerium eignet sich wunderbar als Verhandlungsmasse in Koalitionsgesprächen. Die FDP hat schon sehr deutlich signalisiert, dass sie großes Interesse hätte, im Falle einer Koalition, muss man immer dazu sagen, das Finanzministerium zu übernehmen. Also er hat durchaus Angela Merkel einen Gefallen getan, indem er zugesagt hat. Auch bei der SPD wurde heute eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Die bisherige Arbeitsministerin Nahles ist neue Fraktionschefin im Bundestag. Die massiven Ausfälle bei Ryanair gehen weiter. Der Billigflieger streicht bis März noch einmal 18.000 Verbindungen. Jessica Häusler für WDR aktuell. Es ist noch keine zwei Wochen her, da sorgte die erste Ankündigung bei vielen Kunden für Verunsicherung und für Verärgerung. Ryanair sagte, dass bis Oktober 2000 Flüge gestrichen werden. Hunderttausende Kunden mussten von jetzt auf gleich umdisponieren. Und das war offenbar erst der Anfang. Denn heute heißt es, bis März werden weitere tausende Flüge gecancelt. Bis zu 400.000 Kunden können nicht fliegen. Sie sollen umgebucht werden oder ihr Geld zurückbekommen. Das Unternehmen begründet die vielen Streichungen mit Fehlern bei der Urlaubsplanung. Kritiker werfen dem Billigflieger aber vor, dass er insgesamt zu wenige Piloten hat. Der Grund dafür, Ryanair zahle viel weniger als andere Fluggesellschaften. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Steuerfahnder aus Bochum ermitteln gegen Kunden der Großbank UBS. Bundesweit hat es heute Durchsuchungen gegeben. Grundlage der Ermittlungen ist ein Datensatz, den das Land NRW von einem Informanten angekauft hat. Die EU hat in Brüssel neue Pläne zur Flüchtlingspolitik vorgestellt. Sie will unter anderem, dass die Mitgliedsländer in den nächsten zwei Jahren mindestens 50.000 Menschen aufnehmen, und zwar direkt aus der Türkei, Afrika und dem Nahen Osten. Gleichzeitig sollen abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden. In Rheinland-Pfalz hat die Spitze Abschied von Heiner Geißler genommen. Der frühere CDU-Generalsekretär und Bundesfamilienminister war vor zwei Wochen gestorben. An der Trauerfeier in Gleisweiler nahmen die Parteivorsitzende Merkel und andere prominente Politiker teil. WDR aktuell aus der Region. Die Jugendherbergen in Westfalen-Lippe werden modernisiert für rund 5,4 Millionen Euro in diesem Jahr. Davon profitieren 13 der insgesamt 29 Einrichtungen in der Region. Jens-Olaf Burdorf, WDR Detmold. Das größte Projekt ist die Erweiterung der Jugendherberge Nordtullen im Münsterland. Das alte Bettenhaus wird komplett abgerissen. In der Wewelsburg bei Paderborn werden Zimmer und Bäder auf den neuesten Stand gebracht und ein neues Bistro gebaut. Und die Jugendherberge Freusburg im Siegerland bekommt einen neuen Sportplatz. Das Deutsche Jugendherbergswerk will mit diesen Investitionen noch mehr Komfort für mehr Gäste. Die Zahl der Herbergsübernachtungen ist im vergangenen Jahr in Westfalen-Lippe um 5% auf über 620.000 gestiegen. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Richtung Ostwestfalen und Sauerland bleibt es auch am Abend bewölkt mit Schauern und Gewittern. Sonst ist es trocken und noch bis 19 Grad warm. In der Nacht kühlt es dann ab auf bis zu 8 Grad im Hochsauerland. Morgen wird es eher grau und im Westen auch nass. Es bleibt aber mild. Bis zu 18 Grad in Detmold, Gladbeck und Mönchengladbach kommen auf 19. Der Freitag wird dann wieder schöner mit Sonne und Wolken bis 22 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel.